Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Summertime. Es ist ein Mittag im Juli. Eine heiße Sonne brennt auf die Altstadt von Barcelona hernieder. Auf dem Platz vor der Kathedrale herrscht das übliche Gewimmel an Touristen. Sie kommen in immer größeren Massen, bevölkern die Straßen und Plätze, bleiben 2, 3, 4 Tage und werden durch die nächsten Massen ersetzt. In immer frenetischerem Rhythmus landen die Billigflugzeuge aus allen Kontinenten und Himmelsrichtungen im Minutentakt. Durchgeschleuste globale Menschenmassen. Sie kommen und gehen, und wo sie waren, hinterlassen sie eine immer breitere Spur der Verwüstung. Ganze Stadtviertel haben sie bereits entvölkert, tausende Wohnungen sich untertan gemacht. Gentrifizierung nennt man das. Ein unheilvolles Zusammenspiel zwischen Immobilienmarkt, Billigfliegertourismus und Finanzmärkten. An vielen Hausfassaden in Barcelona hängt das Geierplakat, eine traurige Warnung und ein verzweifelter Protest gegen die Geierfonds mit Sitz auf den Bahamas und den Cayman Islands und anderen Steuerparadiesen. Vor den Stufen zur Kathedrale sitzt ein Mann auf einem Klappstühlchen. Er hat ein großes Plakat gemalt und an einem Besenstiel befestigt. Darauf ist in englischer Sprache zu lesen: Tourists, Neighborphobia destroys the city. Eine witzige und groteske Anspielung auf die Bürgerproteste gegen die Gentrifizierung und den Massentourismus. Unternehmerkreise hatten die Bürger als tourismusfeindlich bzw. tourismophobisch bezeichnet. Haha. Der Mann auf dem Klappstuhl trägt einen hohen schwarzen Zylinderhut, der in der Sonne glänzt. Der Schweiß läuft ihm über die Stirn. Barcelona, Juli 2018. Ein Rudel Japanerinnen macht Fotos. Ein Balkanmusiker mit einem Schifferklavier bespielt die Touristen, die auf der Terrasse vor der Bar Estrug sitzen. Kalinka, Kalinka, Kalinka, Kaka, haha. Engländer mit Mexikanerhüten sitzen vor riesigen Bierhumpen und wiehern vor Freude. Pakistanis verkaufen schlecht gemachte Souvenirs aus den Ramschfabriken Chinas. Als Touristen getarnte Taschendiebe huschen auf der Suche nach Opfern durch die Menge. Barcelona im Juli an einem heißen Sommertag. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Samstag, der 21. Juli 2018. Wir senden von 10 bis 12 Uhr auf Contrabanda FM 91.4. 2 Stunden Radio direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel, viel Musik. Unser Radiokollektiv Contrabanda FM macht und ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei, unabhängig. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Sabeu el paisatge de l'Ebre? Tots ho coneixem. A França estic farta d'explicar-ho per a vosaltres, el que no ho sàpiga que se n'enteri que ja fora hora que ho sabéssim tots. Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Un forat a les soles, una pinta de bales dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Dins d'un plat enfangat, tres cascots de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Des de l'any 38 jo no havia tornat a la serra de Pàndols i a la cova han quedat les sabates d'en Jaume. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 84. Teil. Lisa Gavrič vor dem Rückzug. No pasarás. Pasaremos. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes de consentir que triunfen las guerras. Brunette 1937. Der Verwundetentransport von Brunette war gekommen. Die Sanitäter hoben die Tragen aus dem Auto, stellten sie in den dunklen Gang des Spitals, in dem bald kein Platz mehr war. Immer neue Verwundete wurden gebracht, Tragen und nochmals Tragen hingestellt. Unter den Decken lagen Genossen mit zerfetzten Beinen, abgerissenen Händen, blutigen Verbänden, über beiden Augen, wortlos, als ob sie keine Schmerzen hätten. Keiner verlangte Wasser, Hilfe, wollte zuerst drankommen. Bemerkt, gerettet werden. Sie warteten. Und alle waren jung, ganz jung, manche vielleicht nicht einmal 20 Jahre alt. Welchen Nationen sie angehörten, von welchem Erdteil sie gekommen waren, welche Sprache sie sprachen, konnte man nicht erkennen, denn sie schwiegen. Ein Schweigen der Erschöpfung, ein Schweigen des verbissenen Stolzes, nicht loszubrüllen vor Schmerzen und wild den Verband abzureißen, um zu sehen, was für Krüppel sie nun fürs Leben wurden, wie der Körper für immer verstümmelt war. Ein Schweigen bezahlt zu haben, seine Pflicht erfüllt zu haben. Einer nach dem anderen wurde in die Säle getragen, bekam ein Bett, wurde gewaschen, sauber angezogen und erhielt seine Tafel und damit wieder Namen und Nationalität. Da lagen sie, nebeneinander, die Genossen aller Länder, aller Rassen, aller Berufe, jeder einfach Genosse der Interbrigaden. Im Saal 9 der Passionaria gab es 40 Betten und 30 Nationen. Der magere Spanier Juan mit seinen schwarzen Augen lag dort, den rechten Arm, die Schulter, die Brust in Gips, der nie etwas verlangte, der sich für seine Hilflosigkeit schämte, wenn die Krankenschwester ihm das Bett machte, den Körper und die Füße wusch und zu essen gab wie einem Kind, der immer bereit war, der Letzte zu sein, die anderen Genossen vorzulassen. Was hatte er wohl die vielen Tage, Nächte, Stunden gedacht? Wo war er zu Hause? Wer war er? Und neben ihm der hochgewachsene blonde Engländer, ein Matrose, dem das linke Bein fehlte, zu dem seine Genossen kamen, mit ihm Tee tranken, lachten und in ihrer Sprache Lieder sangen. Wer war er? Der junge Kubaner, fast noch ein Kind und so schön, dass alle spanischen Mädchen ihn liebten und sich danach drängten, ihm den für immer unbrauchbaren linken Arm in die Schlinge zu legen. Wer war er? Und der Chinese, der nicht gehen, sondern nur auf einem Bein hüpfen konnte und stundenlang auf seinem Bett saß und ein Heft mit seinen Wunderschriftzeichen füllte. Woher kam er? Und der Belgier mit den erfrorenen Füßen, der Franzose mit dem Lungenschuss, der junge Wiener mit dem Armstumpf, der Pole mit den amputierten Beinen, den die Schwester wie ein Kind tragen musste, der Algerier mit einem Verband über dem zerrissenen Gesicht, der junge jugoslawische Student Marco aus Prag, der beide Beine und den Unterleib in Gips hatte, der Afroamerikaner Oscar, der Brasilianer, der Deutsche vom Roten Wedding, der Bulgare und sie alle, alle. Wer waren sie eigentlich? Genossen, Spanienkämpfer. Der Franzose, der zusammen mit einem Algerier bei einer Diversantenaktion durch eine Explosion schwer verletzt wurde und als Erster operiert werden sollte, verlangte, dass er vom Operationstisch wieder heruntergenommen werden und an seiner Stelle der Algerier den Vorrang haben sollte. Der baumlange Schwede Nielsen, dem ein Auge und die linke Hand fehlten, dem von der rechten Hand nichts geblieben war als Daumen und Zeigefinger, sagte beim Verbinden lachend: »Ach, es ist gut. Ich kann mit einem Auge ein Mädchen sehen und mit den zwei Fingern eine Zigarette halten.« Der Italiener Torricelli, der sich nicht beruhigen konnte, dass er nur noch ein Bein besaß, der immer stritt und schimpfte und sich zornig unter seiner Decke vergrub und, wenn er gefragt wurde, was er habe, böse antwortete: »Ich bin zu nichts mehr gut, als nur hinter einer Barrikade hervorzuschießen.« Der kleine schwarzhaarige Spanier, der beide Augen verloren hatte, lernte verzweifelt gehen, zählte die Schritte von und bis zu der Wand, ging sie, die Hände ausgestreckt, fluchte und begann von vorn, wenn er die Schritte falsch bemessen hatte und mit dem Körper hart an die Mauer stieß. Immer wieder, immer wieder. Der Österreicher, der wie ein Baumstumpf auf ein kleines, von Genossen gefertigtes Bretterwägelchen gesetzt wurde, fuhr die Spitalgänge entlang, um die anderen Genossen, die sich nicht bewegen konnten, zu besuchen. Der Jugoslawe Cukulic, der seine Geige nach Spanien mitgebracht hatte und sich auch bei den Kämpfen an der Front von ihr nicht trennte, spielte abends den Genossen auf der Terrasse des Spitals von Mataró vor. Dieser junge, stille Bursche, der sofort Freundschaft mit jedem schloss und von allen Spaniern geliebt wurde, drängte den Arzt, ihn gesund zu machen, damit er an die Front zurückkehren könne, und beim Fortgehen schüttelte er Lisa die Hand und sagte: »Lisa, der erste Faschist, den ich erschieße, ist für dich.« Der deutsche Karl, der von einem Splitter im Rückenmark völlig an Beinen und Unterleib gelähmt war, wie ein Kind umgepackt und gereinigt werden musste und Stunde für Stunde mit verzweifelter Kraft um sein Leben kämpfte, versuchte immer wieder, sich an dem über dem Bett angebrachten Stock hochzuziehen und verlor die Hoffnung nie. Ja, er konnte sogar lachen und sagte einmal: »Wenn ich nur in die Sowjetunion fahren könnte, dann würde alles gut werden. Und wenn ich meine Frau sehe, dann würde ich ihr entgegenlaufen, aber sie ist in Deutschland und meine Tochter hebt vielleicht den Arm zum Hitlergruß.« Der junge, blasse Pole, der die gleiche Lähmung hatte, begann, als die Krankenschwester seinen hilflosen Körper vom Unrat reinwusch, zu weinen und stammelte: »Verzeih, Genossin.« Das kleine, vielleicht 16 Jahre alte spanische Mädchen mit Augen wie Tollkirschen und schwarzen, strubbeligen Haaren, dem Professor Diaz eine Kugel aus der Stirn entfernt hatte, begann nach der Operation wieder neu zu leben, lachte schon und starb plötzlich nach einigen Tagen in der Nacht an Gehirnhautentzündung. Der blonde Lette, der mit seinen Armstümpfen auf das Fensterbrett gestützt die spanische Hymne sang, begann vom Refrain »Libertad, Libertad« an immer aufs Neue zu singen und bekam nie genug. Und da waren die Frauen und Mädchen aus den vielen Ländern. Da war die jugoslawische Genossin Borka, ein schlankes Mädchen mit zartem, feingeschnittenem Gesicht, hervorstehenden Eckzähnen zwischen den leicht geschwungenen Lippen, die sie selten zu einem Lachen öffnete. Eigentlich hieß sie Luise. Ihre Eltern waren Tiroler, die sich in Jugoslawien niedergelassen hatten. Früh kam sie zur Arbeiterbewegung. Ihr Genosse Miron war vor Madrid gefallen. Er war vor ihr nach Spanien gegangen. Als sie kam, war er schon tot. Sie hatte den Menschen verloren, der ihre erste Liebe war, mit dem sie von Land zu Land gezogen war, dem sie bei der Parteiarbeit geholfen hatte, dem sie in dem kleinen Hotelzimmer des Pariser Vororts Ivry die Soupe Populaire, die kostenlos an Arme ausgeschenkte Suppe, brachte und ihr oft sagte: »Mein Luisal, du bist so gut.« Kein Wort hatte sie über Mirons Tod gesprochen, hat auch nicht geweint. Mit ihren nervösen, raschen Schritten lief sie durch den Saal 9, von einem Verwundeten zum anderen, stritt in der Wäschekammer so lange, bis sie doch ein reines Hemd, ein Bettlaken eroberte, ließ nicht locker in der Küche, ehe sie ein paar Eier in die Tasche stecken konnte, stand im Gang und bereitete je nach Wunsch für jeden Verwundeten die Eier anders zu. Bei einem Unrecht oder einer menschlichen Unanständigkeit verlor sie ihre Beherrschung, dann zankte, stritt sie, bekam ein spitzes Gesicht, stechende Augen und ihre Worte hackten auf den anderen los. Sie kannte kein Nachgeben. Kompromisse hasste sie. Oft war sie scharf, unbeugsam, nie aber mit den Verwundeten oder den Spanierinnen. Da besaß sie grenzenlose Geduld. Da blieb ihre Stimme immer mild. Da lächelte sie sogar manchmal. Edith, die Schweizerin, ein hageres, braunes Mädchen mit vielen Goldzähnen im Mund, war daheim Verkäuferin in einer Konditorei gewesen. Nun arbeitete sie in den Zimmern, wo die Operierten und Schwerstverwundeten lagen, unter ihnen auch der gelähmte deutsche Karl. Wie eine Mutter ihr Kind hob sie diesen schweren, ganz hilflos gewordenen Mann am Tage wieder hoch. Sie brachte das Unmögliche zustande, diesen Körper aufs andere Bett zu legen. Sie wusch seinen Unterleib sauber, trug ihn wieder zurück, pflegte seine Aufliegewunden gesund und konstruierte selbst ein Gestell, unter das sie den Schieber stellen konnte, um zu verhindern, dass der Genosse in der Nässe lag. Sie rang um sein Leben jeden Tag aufs Neue. Und beide siegten. Er mit seinem Lebenswillen und sie mit ihrer Menschenkraft. Das Unglaubliche erfüllte sich. Er starb nicht an Urämie, sondern begann wieder die Beine zu bewegen und aufzustehen. Hanka, die schwarzhaarige Polin, die mit dem deutschen Genossen Willi verheiratet war, hatte in Paris den Krankenschwesternkursus besucht, um ihrem Mann nach Spanien zu folgen. Wenn sie von ihm und ihrer Liebe erzählte, traten ihr gleich Tränen in die Augen. Sie, die nur darauf gewartet hatte, ihn wiederzusehen, blieb ganz stumm, als sie die Meldung bekam, dass er bei Brunette gefallen war. Sie vergrub sich ins Bett, zog die Decke über den Kopf und gab keinen Laut von sich. Die kleine, beim Gehen tanzende Amerikanerin Hilde mit ihrem Kindergesicht, den dunklen Augen und den wild durcheinanderfliegenden Haaren, mit dem Bindfaden statt eines Gürtels um die Taille und zerrissenen Sandalen an den Füßen, war eine ausgezeichnet geschulte Krankenschwester, die auch bei Operationen half, rasch und rationell die medizinische Arbeit in den Sälen organisierte, immer jeden Verwundeten mit einem Lachen begrüßte und während der Arbeit vor sich hinsang. Die rothaarige, stille, bescheidene Dora stammte aus Argentinien. Sie hatte sich zur Überfahrt in einem Schiff versteckt gehabt. Die jugoslawische Ärztin Anka oder Poka genannt, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes gekannt hatte als revolutionäre Arbeit, die nie von sich sprach und mit Selbstverständlichkeit immer dort war, wo man schlecht lebte. Sie war aus Prag nach Spanien gekommen und nun Ärztin im Spital Universidad. Sie vertrat auch den Direktor und schlurfte mit dem ihr eigenen Gang eines Bären bis spät in die Nacht durch die Säle, hörte sich geduldig alle Klagen an, kam nie aus ihrer allen bekannten Ruhe und brummte höchstens irgendetwas vor sich hin. Dora, die schwarze Litauerin, die gern mit anderen stritt, weil sie glaubte, die Arbeit von allen am besten zu verstehen, traf ihren Genossen nach 9 Jahren der Trennung, die er im Zuchthaus verbracht hatte, unerwartet an einem Abend vor dem Spital. Er war schneeweiß wie ein Greis geworden. Und jetzt musste sie ihm sagen, dass sie einen anderen, den Afroamerikaner Oscar, liebte. Lisa, die rundliche Polin, hatte sich seit ihrer frühesten Jugend durch die Gefängnisse geschleppt. Nun war sie endlich in Spanien frei und trug in ihrem schwer gewordenen Leib das Kind vom deutschen Genossen Heini, auf das sie wartete wie auf das lang ersehnte Leben. Mit der jugoslawischen Medizinstudentin Milika aus Prag, die in Paris so bitterlich geweint hatte, weil sie erst mit dem nächsten Transport fahren konnte, hatte Lisa das winzige Hotelzimmer so geteilt, dass abwechselnd immer eine Woche die eine im Bett, die andere auf dem Fußboden schlief. Der rotblonde deutsche Arzt mit dem französischen Namen Coutel, der nie normal ging, sondern wie ein geblähtes Segel durch die Gänge flog und mit verbissenem Verantwortungsgefühl jede, auch die kleinste Arbeit tat. Vom alten deutschen Arzt Blank, der mit seinem einzigen Sohn nach Spanien gekommen war, strahlte der Widerschein deutscher humanistischer Bildung aus. An den Kulturabenden rezitierte er Goethe, zu jedem sprach er wie ein gütiger Vater, und eines Tages starb er an Herzschlag, ohne seinen Sohn wiedergesehen zu haben. Die nicht mehr junge österreichische Krankenschwester Rudolfine hatte ihre Stellung im Wiener Allgemeinen Krankenhaus aufgegeben, war mit Mann und Sohn nach Spanien gegangen. Der Sohn war gefallen. Sie suchte ihn in jedem Verwundeten und konnte schließlich ihren Schmerz nicht mehr verbergen, als sie bei einem ganz jungen Tiroler, einem revolutionären Sozialisten, die ganze Nacht wachte, um ihm beim Sterben beizustehen. Immer wieder stand sie auf, ging auf den Gang und schluchzte bitterlich. Da waren sie, die kleine Polin Franka von der Röntgenabteilung, deren Stimme weich und milde war, die Schweizerin Liselotte mit den Haarfransen auf der Stirn und den theatralischen Bewegungen, die schwarzhaarige, hochgewachsene Ungarin Elisabeth, die Österreicherin Gundel, die immer rational denkende und arbeitende Amerikanerin Ruth, die stille, blonde Holländerin vom Typhussaal, die dickliche, rotwangige Tschechin, die ernste Deutsche, alle die Genossinnen, deren Namen die Jahre fortgewischt haben, von denen nichts im Gedächtnis geblieben ist als ein kurzer Augenblick eines Bildes, ein Begegnen auf dem Gang, ein Türzumachen, ein gesprochener Satz, irgendeine nebensächliche Bewegung. Und ebenso alle die Genossen, die sich freiwillig wieder an die Front meldeten, als um Teruel gekämpft wurde und die Gefahr drohte, dass das republikanische Spanien von den Faschisten entzweigeschnitten würde. An Stöcken humpelnd, mit Armen in der Schlinge oder kaum erst auf den Beinen, standen sie in langen Reihen, um sich zu melden. Die Spitäler von Murcia schienen keine Spitäler mehr zu sein, sondern Rekrutierungszentren. Niemand übte einen moralischen Druck aus. Die Genossen kamen von selbst. Bei der Abschiedsfeier sangen sie in ihren Sprachen, umarmten einander. Wie stolz trugen diese Verwundeten die Fahnen durch die Straßen von Murcia. Wie stolz klangen ihre Lieder und der Ruf »No pasarán«, sie werden nicht durchkommen, als der lange Zug von Freiwilligen im frühen Morgengrauen zum Bahnhof marschierte. In Reih und Glied mit ihnen gingen die Genossinnen vom Sanitätsdienst. Die kleinen, schönen spanischen Mädchen, Carmen, Manuela, Dora, Anita, Lola, Celestina und welch schöne Namen sie noch trugen, diese ganz jungen Mädchen, Kinder, aus denen der Krieg Verantwortung tragende Menschen gemacht hatte. Alle waren Flüchtlinge aus dem von den Faschisten eroberten Süden. Wenn sie nicht miterlebt hatten, wie ihre Eltern umgebracht worden waren, wussten sie nicht, wo diese waren, ob sie überhaupt noch lebten. Aber von all dem Grauen war bei ihnen nichts zu sehen. Sie lachten und machten sich noch schöner, als sie schon waren. Sie steckten sich Blumen ins schwarze Haar und sangen den Flamenco und die Internationale, wenn sie den Boden säuberten oder die Schieber zum Klosett trugen. Sie drängten sich in die Kurse, um Lesen und Schreiben zu lernen oder eine Krankenschwesterausbildung zu erhalten und redeten auf den Versammlungen wie Volkstribunen. Die Sätze aus ihrem Mund flossen dahin, als ob die Mädchen García Lorca in sich trügen. Diese Jugend war durch den Krieg erwacht und hungrig danach, alles zu können. Sie war hungrig nach dem Leben. Darum war ihr nichts zu schwer. Darum ging auch von den Mädchen so viel Leuchten aus, klang ihr Lachen so hell, schwirrten sie wie Vögel umher. Aber sie waren nicht nur schön, sie waren von einer edlen, fast naiven Güte und Verehrung für die fremden Menschen, deren Sprache sie nicht verstanden. Mutter Anna aus dem Saal 9 war eine hohe, hagere Frau, eigentlich schon alt, wie vom Schmerz gegerbt. Den Mann und alle vier Söhne hatten die Faschisten in Malaga getötet. Nur sie war am Leben geblieben. Sie lag auf dem Boden und wusch die Bretter des großen Saals. Sie kniete, rutschte kniend weiter, breitete den nassen Lappen aus, zog ihn zusammen und wand ihn aus. Brett auf Brett, Meter für Meter, jeden Morgen. Sie lief mit ihrem abgemagerten, knochigen Körper durch den Saal, als ob sie fürchtete, immer zu etwas zu spät zu kommen, und ihre breiten Bäuerinnenhände reichten dem einen Verwundeten den Schieber, dem anderen die ausgeschüttelte Decke, klopften die Matratze weich, hoben schlaffe, hilflose Arme wieder auf die Decke, richteten das schmerzende Bein auf, legten ein Kissen darunter. Nie sagte, nie fragte sie etwas. Sie war stumm. Und dann am Abend, wenn die Krankenschwestern fort waren und nur noch die Nachtschwester durch die Gänge ging, saß diese stumme Frau an irgendeinem Bett, als ob sie Wache hielte, Totenwache für ihre Söhne. Als die Freiwilligen für Teruel sich meldeten, stellte sie sich scheu, wie bedrückt davon, dass sie nur eine Putzfrau war und nur wenig an der Front nützen könnte, in die Reihe und stand stumm wie immer vor dem Genossen, der die Namen aufschrieb. Wo sind sie alle, diese Mädchen und Frauen, die durch den Krieg zu leben begonnen und unerschütterlich an dieses Leben und den Sieg geglaubt hatten? Was ist aus ihnen geworden? den goldenen Verlobungsring, den Celestina bei der Teruel-Abschiedsfeier mit einer ganz einfachen, raschen Bewegung vom Finger gestreift und dir mit dem Bemerken angesteckt hatte, damit du uns nie vergisst, den trägst du wie einen Talisman noch heute am Ringfinger. Oft hat er dir in der äußersten Not geholfen. Du hast ihn in die Pfandleihe getragen, um ein paar Tage lang essen zu können. Aber immer hast du ihn wieder ausgelöst. Nie wolltest du ihn verlieren. Du willst ihn deinem Kind übergeben, dann nach dem Sieg. Von ihm soll er weitergetragen werden. Aber wo ist Celestina? Lebt sie noch? Oder brachten die Faschisten auch sie um? Seit dem Rückzug nach Katalonien hast du sie nie mehr gesehen. Ja, dieser Rückzug. Ganz deutlich steht alles vor dir. Du fühlst genauso wie damals. Ach, wie das Wort Rückzug schmerzt. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 84. Teil. Lisa Gavrich, vor dem Rückzug. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Ich verlas die Erzählung vor dem Rückzug von Lisa Gavrich. Diese Erzählung entstand um 1965. Sie erschien in dem Buch »Die Straße der Wirklichkeit – Bericht eines Lebens«. Verlag Neues Leben, Berlin, 1984. Biografische Angaben. Lisa Gavrich wurde als Elisabeth Bechmann 1907 in Wien geboren. Sie war Modistin von Beruf. Früh schloss sie sich der KPÖ an. 1930 lebte sie in Tuzla, Bosnien. 1934 kehrte sie nach Wien zurück. 1936 war sie in Paris und besuchte dort einen Pflegekurs. Im April 1937 kam Lisa Gavrich nach Spanien. Sie war Krankenschwester in den Spitälern Albacete, Murcia, Mataró und Santa Coloma de Farners. Im Februar 1939 musste sie nach Frankreich gehen. Sie lebte in Paris, dann in Arles. Im September 1939 in Gurs. Sie leistete Mädelarbeit, das heißt politische Beeinflussung von Wehrmachtssoldaten im besetzten Frankreich. 1943 ging sie als elsässische Fremdarbeiterin getarnt nach Wien. Ab Juni 1944 nahm die Gestapo sie in Haft. Sie kam ins KZ Ravensbrück. Am 23.04.1945 wurde sie als Luise Desmet mit einem Transport des schwedischen Roten Kreuzes evakuiert. Nach der Befreiung Wiens leistete sie Parteiarbeit für die KPÖ. Ab Ende 1948 lebte sie in Jugoslawien. In Belgrad war sie als Gewerkschaftsfunktionärin und Journalistin tätig. Lisa Gavrich starb 1974 in Dubna bei Moskau. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen. Dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leise, aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten. Und als er fühlte, dass sie drüben nun wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten und ihre Weise wohlzutun, Da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegene, das immer Süße, und tastete es ab für ihre Füße. Niemandsland, terra de ningú, una veu lliure no molt pot viure. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Niemandsland. Ja, so schnell rast die Zeit dahin. Schon kurz nach 10:30, ein neuer Samstag ist da, meine Damen und Herren. Wenn Sie erst jetzt aus dem Bett gefallen sind oder gestiegen, heiße ich Sie nochmal willkommen hier bei Kontrabanda FM zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Samstag, der 21. Juli 2018. Ein herrlicher blauer Himmel hier über der Stadt. Die Temperaturen gehen heute wohl weit auf die 30 Grad zu. Werner ist auch schon im Studio. Ich mache mal gerade einen Mikrocheck und dann dürft ihr ihn hören. Dann können Sie ihn hören. Ja, Werner, hallo, guten Morgen, wie geht's denn? Guten Morgen, es geht. Ja, wie immer, kurzer Kommentar zum Wetter. Du hast gerade gesagt, es wahrscheinlich nicht geht's heute über 30 Grad und morgen vielleicht auch nicht. Also vielleicht gibt's am frühen Nachmittag kleines Sommergewitter und so, aber dann ab nächster Woche gehen sie dann wieder brutal nach oben, die Temperaturen. Das ist das Letzte, was ich zum Thema mitgekriegt habe. Es ist Heißzeit, wir befinden uns voll im Klimawandel. Es wird natürlich versucht von Industrie und von Handelsseite das alles zu leugnen, aber die Tatsachen sind erdrückend. Die Erdkugel brütet unter extremer Wärme. Auch Deutschland misst Rekord gerade. Wie stark ist dabei der Einfluss des Treibhauseffektes? Was haben Los Angeles, Denver, Montreal, Shannon und Glasgow gemein? Aber auch die Städte Ogla in Algerien, Tiflis in Georgien, Jerewan in Armenien, das frühere Erivan, Radio Erivan, und Turkmenbashi in Turkmenistan. Wer in einem dieser Orte wohnt, erlebt dort seit Mitte Juni Temperaturen, die so hoch waren wie nie zuvor in der Geschichte dieser Länder und Städte. In weiten Teilen der Nordhalbkugel sind gerade teilweise Jahrzehnte alte Hitzerekorde übertroffen worden. Im Norden Sibiriens zum Beispiel herrschen plötzlich Mallorca-Temperaturen von 33 Grad Celsius. Unglaublich. Etwa 15 Grad mehr als sonst Anfang Juli. Gleichermaßen heiß wurde es in der kanadischen Provinz Quebec. Mehr als 70 Menschen dort haben das nicht überlebt. Gefährdet waren vor allem alleinlebende Senioren mit Gebrechen und ohne Zugang zu klimatisierten Räumen. die sind im Hitzekoller umgefallen und gestorben. In Kalifornien brach unter der Last der maximal beanspruchten Klimaanlagen mancherorts das Stromnetz zusammen. Wegen der Gluthitze und der Trockenheit stellen sich die Behörden dort auf eine außergewöhnlich früh einsetzende und gefährliche Waldbrandsaison ein. An der University of California in Los Angeles ist eine Messstation schon seit 1933 im Einsatz. Am 6. Juli zeigte sie eine Temperatur an, die bis dato unerreicht war. 43,8 Grad Celsius. Wenige Kilometer östlich in der Stadt Chino wurden es gar 48,9 Grad Celsius. Noch heißer ging es zu in Algerien. In der Oasenstadt Ouargla am Rand der Sahara mit mehr als 100.000 Einwohnern wurden Anfang Juli im Schatten 51,3 Grad Celsius gemessen. Es war die wohl höchste Lufttemperatur, die je in Algerien und überhaupt in ganz Afrika aufgezeichnet wurde. Einen besonderen Rekord stellte das Fischerörtchen Kuriat in Oman auf, den der heißesten Nächte. Ende Juni sank die Temperatur dort keinen Moment unter 42,6 Grad nach 49,8 Grad Celsius am Tag. Der Spuk dauerte 51 Stunden lang. Nun kommen wir zu Deutschland. Auch in Deutschland ist gerade eine ganze Reihe von neuen Temperaturrekorden gemessen worden. Der April 2018 war im Monatsmittel der heißeste seit 1881, ebenso der Mai. Der Juni hingegen erreichte nur den zweiten Platz. Der des Katastrophensommers von 2003 war schlimmer. In der Folge waren in Mittel- und Südeuropa mehr als 70.000 Menschen gestorben. Ist das nur Zufall, fragt der Spiegel in einem Artikel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Ist das nur Zufall? Absurde Frühlings- und Sommerlaunen? Oder ist dies eine Folge des Klimawandels? Antwort: natürlich. Einzelne extrem heiße Tage hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Aber diese Häufung von Rekorden ist mehr als verdächtig. In der Summe, sagt Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, lassen sie sich nur mit dem Klimawandel erklären. Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben errechnet, dass sich Hitzerekorde mittlerweile fünfmal so häufig ereignen wie in einer Welt ohne Klimawandel. 80% aller Hitzerekorde lassen sich dadurch den Einfluss des Menschen auf das Klima zurechnen. Und die Forscher sagen voraus, dass auch diese Rekorde in Zukunft noch häufiger gebrochen werden. Der Klimawandel bringt neben Hitzewellen auch noch andere extreme Wetterereignisse mit sich, zum Beispiel Starkregen und Überschwemmungen, wie jetzt in Japan, durch die bisher rund 200 Menschen umgekommen sind. Oder Dürren, wie gerade in weiten Teilen Nordeuropas, einschließlich Norddeutschlands, herrschen. Viele Landwirte fürchten um ihre Ernten. Sieht also nicht gut aus. Viele freuen sich natürlich. Oh, schönes Wetter, wir können jetzt in der Sonne liegen. Ewiger Sommer, wir werden braun, wir haben Badespaß. Wohin wir auch gehen, wir können schicke Sommerkleidung anziehen. Aber dann sind irgendwann alle tot. Nur die, oder ertrunken. Die dazu zu denen gehören, die so sagen, sind natürlich zum Beispiel die Nordeuropäer, ne, die halt sonst wenig Sonne und Hitze haben. Aber auch Schweden braucht sich jetzt nicht mehr zu beklagen, Waldbrände noch und nöcher. Also die ganze Geschichte ist dermaßen klar und offensichtlich. Also ich fühle mich auch erinnert wieder an die ersten Untersuchungen zu den schädlichen Auswirkungen vom Nikotin, ne? Die darüber, dass dann Forschung geforscht haben, die wussten schon vor 40 Jahren das, ne? Und trotzdem immer noch mal rausgezögert und geleugnet. Das ist genau das Gleiche findet jetzt hier beim Klimawandel und dem nicht oder nur sehr zaghaft umgesetzten Klimaschutz. Ne? Und wer steckt dahinter? Warum ist das so? Du hast es schon gesagt, die Industrie, die Unternehmer Und die Konsumenten. Ja, wir auch. Wir kaufen natürlich den Kram, stimmt, ja. Völlig korrekt. Ja, ja, ja. Und warum handeln sie so? Eben, die denken an nichts anderes als eben ihre eigene, ganz ureigene Profitmaximierung. Ne? Und die Hofhunde von diesen Leuten, also die Politiker, die von denen abhängig sind, ist genau das Gleiche. Ne? Also solche Typen wie Aznar war hier das Paradebeispiel hier in Spanien als Leugner des Klimaschutzes, Rajoy auch, aber nicht so ganz dümmlich, ne? Und natürlich immer wieder unser Freund Trump, vielleicht zu dem sollten wir nachher auch noch mal was sagen. Ne? Denen ist es scheißegal, die sonstige Welt, die ganze Welt, nur ihr eigenes Ding durchziehen, um nichts anderes geht's. Es gibt ein paar gute und sehr gute Vorschläge. Ich habe letztens zum Beispiel einen Beitrag im Radio gehört, in einem anderen Radio, nicht hier bei uns, über diese Obsoletgeschichten bei den Produkten, die wir kaufen. Das heißt, die bauen ja in Waschmaschinen, sogar in Autos, sogar in Elektrogeräten die Obsoletzeit ein. Die liegt etwa kurz hinter der auslaufenden Garantiezeit. Das heißt, du kaufst irgendein Elektrogerät, das hat 2 Jahre Garantie und nach 2,5 Jahren geht es kaputt. Dann gehst du hin und willst es reparieren lassen, dann sagen sie dir, es lohnt sich nicht, das Ersatzteil ist teurer als ein neues zu kaufen. Dann kaufst du ein neues und da ist wieder ein neues Obsoletmechanismus-Teil eingebaut, wo es dann wieder kaputt geht. Die EU hat nun mittlerweile eine Gesetzesvorlage in der Mache zumindest, dass die Haltbarkeit eines Geräts ganz genau und deutlich angezeigt werden muss. Dass der Kunde wissen kann, wenn ich für 300 Euro eine Waschmaschine kaufe, die 2,5 Jahre hält, und für 500 Euro eine, die 12 Jahre hält, dann kaufe ich mir die für 500 Euro und nicht die für 200 Euro. Darum geht's mittlerweile. Und das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, eine von vielen 100.000 Maßnahmen, die man sofort ergreifen müsste, um diesem Klimawandel ein Ende zu machen. Man müsste sogar eine Krisensitzung im Weltsicherheitsrat einberufen und sagen, stopp Leute, alles zusammensetzen, Umkehr, Umdenken, aber das hieße, wie die Spanier sagen, pedir peras al olmo. Vom Ulmenbaum will man Birnen pflücken und das geht leider nicht. Das ist eben ein Strukturproblem der Macht und der Herrschaft. Und solange die weiter besteht, gibt es wenig Hoffnung, dass sich das ändern wird. Zumindest kurzfristig, mittelfristig. Aber noch viele andere Dinge sind zu besprechen, zu belachen, zu beschreien. Zum Beispiel, ich sehe, du hast da ein ganzes Bündel von Papieren vor dir liegen. Werner, was ist denn da alles so Schönes? Oma, ich bringe vorsichtshalber immer ein bisschen mehr mit, als am Ende dann besprechen hier. Nee, aber Trump natürlich ist ja wieder Mode, sehr Mode geworden in den letzten Tagen da mit Putin hier und her. Habe ich das gesagt oder nicht? Ich habe es aber nicht so gemeint. Also das war nur ein Punkt, ja. Und dieser Typ, also wirklich jeden Tag leistet sich irgendwas, dieser verrückte Idiot da im Weißen Haus. Ne? Also jetzt hat er gerade vor ein paar Tagen wieder mal ein Tabu gebrochen, sich zum Beispiel als Präsident der Regierung nicht einzumischen in die Politik der US-Notenbank, die also theoretisch mindestens völlig unabhängig ist von der Regierung, wie die Deutsche Bundesbank oder die Europäische Zentralbank. Warum? Weil die Zinsen angehoben haben. Also das Geld wird teurer. Man kann dann nicht mehr so leicht Kredite aufnehmen, die Unternehmen zum Beispiel, und Trump, das bringt unsere Wirtschaft in Gefahr. Das ist anti-amerikanisch, ja. Am nächsten Tag, dann kommen mal wieder so Geschichten von seinem ehemaligen Rechtsanwalt, wo der also in Trumps Auftrag $130.000 an so ein Porno-Sternchen gezahlt hat, damit sie das Maul hält, aus Wahlkampfmitteln übrigens. Und dann droht er wieder am nächsten Tag. China, ja, wir können die Zölle auf alle chinesischen Einfuhren erheben. Ne? Das wären 500 Milliarden Euro. Ne? Oder die EU hat er ja auch unter Feuer genommen. Ne? Europäische Autos mit 20% Einfuhrzoll. Ich glaube, diese Ideen kommen ihm, wenn er besoffen ist und Pornos guckt. Ja, ja, oder wenn er dann wieder mit Karin McDougall gebumst hat, ne, das ist jetzt kein Pornosternchen gewesen, sondern so ein Playboy-Mädel, ne, die dann übrigens den gleichen Anwalt hatte wie bei der anderen, ne, wo auch Schweigegeld bezahlt wurde. Und dann hat dieser Anwalt aber sein Gespräch damals mit Trump über diese Geschichte mitgeschnitten auf dem Tonband. Nur hat er jetzt das Tonband nicht mehr, weil das bei einer Razzia vom FBI in seinem Büro dann mitgenommen wurde. Ja, ja, also so ist jeden Tag irgendwas und also dieser Typ, der kommt einem vor wie der da auf der Autobahn gefahren ist, immer in die gleiche Richtung, immer schneller und schneller, und das ihn gewundert hat, dass ihm hunderte von Geisterfahren entgegenkam. Genau so ist der Trump, außerdem noch kindisch dazu, ja. Trotzig, ja, und stammt er sagt, mit dem Fuß auf. Und was ich gestern gesagt habe, ist heute gar nicht mehr gültig. Und heute sage ich das Gegenteil von gestern. Edge. Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe. Russia's a foe. China's a foe. Foe heißt Feind oder Gegner. Also die Europäische Union, Russland, China. Ja, und was soll das heißen? It doesn't mean anything. Es heißt gar nichts. Danke für die Klarstellung. Also dann... ja, ja. Dieses kindische... infantile Getue, das geht einem mittlerweile ganz schön auf die Nerven. Ja. Man sollte ihn entmündigen und irgendwie einsperren. Ja. Und also vielleicht treibt das inzwischen zu bunt. Ne? Und jetzt gibt's auch einen Hinweis darauf, dass langsam vielleicht auch die internationalen Finanzhaie nervös werden. Ne? Der Dow Jones Index, das ist also der wichtigste Börsenindex in den USA, seit 4 Jahren geht der stetig kontinuierlich nach oben, von damals 15.000 auf jetzt 25.000 Punkte. Und zwar, diese Tendenz hat sich fortgesetzt, auch noch nach der Wahl von Trump. Aber jetzt scheint es irgendwie zu Ende zu sein. Na, im Januar gab es noch mal einen Höhepunkt mit 26.600. Aber seither, in den letzten 6 Monaten, ist er wieder gefallen und hat sich jetzt eingependelt auf ungefähr 25.000 Punkte. Ne? Gleichzeitig verliert der Dollar an Wert, also der Euro ist wieder auf 1,17 Dollar gestiegen. Und mal sehen, was jetzt passiert. Also ist die ganze Weltwirtschaft, die beruht ja im Grunde darauf, dass die USA ihren Wohlstand durch Verschuldung finanzieren, also und sich eben auch noch billiger finanzieren, als andere Länder das tun können. Der Dollar ist eben die weltweit wichtigste Leitwährung. Damit haben sie das Zahlungssystem unter Kontrolle und also die allermeisten Geschäfte auch im internationalen Handel werden eben auf Dollarbasis abgeschlossen. Und jetzt, aber was hat der Putin jetzt in den letzten Monaten gemacht? Gerade hat er sich noch mit Trump getroffen, Friede, Freude, Eierkuchen. Und der hat also heimlich, still und leise seine amerikanischen Staatsanleihen verkauft. Ne? Und zwar mehr als die Hälfte. Und damit macht er sich natürlich tendenziell... Moment, du sagst Putin oder offiziell der russische Staat? Ja, ja, gut. Der russische Staat, Staat nicht natürlich. Putin aus seiner ja, Privat... Ja, ja. Naja, dort ist die Unabhängigkeit von der Zentralbank noch weniger gewährleistet als hier im Westen. Ne? Also jedenfalls wird er dadurch irgendwie vom US-Dollar unabhängiger. Und wenn jetzt China auch noch in diese Richtung gehen sollte, dann wird's wirklich lustig. Die haben also, die USA haben bei China 1.300 Milliarden Schulden. Und das würde dann natürlich auch die US-Wirtschaft selber in Mitleidenschaft ziehen. Dann beginnt dieses sogenannte negative Wachstum vom Bruttosozialprodukt. Und dann wird also der stumpfeste und dumpfeste Trump-Anhänger auch noch merken, dass da America First, dass das eine Mogelpackung war. Ne? Und dann wäre natürlich der Moment da, wieder für ein außenpolitisches Abenteuer. Ne? Feinde hatte er ja genug inzwischen. Und am besten, ich könnte da den Iran empfehlen. Da hat er dann Saudi-Arabien und Israel sowieso von vornherein auf seiner Seite. Frankreich vielleicht auch noch. Die werden da auch mitmachen. Na, Frankreich, ich vielleicht. Weiß ich nicht. Also, die Engländer bestimmt. Ja, und der Rest der Welt, die können dann ja wieder irgendwelche Protesterklärungen aufsetzen. Ne? Ja, ich hatte während der Fußball-WM damit gerechnet, fest damit gerechnet, dass die ein militärisches Abenteuer inszenieren. Kleine Nadelstiche gibt's ja immer. Die Israelis bombardieren ja nach Lust und Laune. Und auch die USA bombardieren fast täglich in Syrien Ziele. Ziele der syrischen Regierung, muss man sagen. Es gibt keine offizielle Kriegserklärung der USA gegen Syrien, aber sie bombardieren, sie schleusen ihre Agenten ein, sie haben ihre Leute da. Ich hatte gedacht, dass sie vielleicht gegen Iran eine größere Operation beginnen während der Fußball-WM. Das wäre nicht das erste Mal, dass die USA so eine Art globales Event nutzen würde, um dann mal wieder loszuschlagen. Warten wir es ab. Oder Korea. Ja, Korea, die sind doch jetzt dicke Freunde. Ja, gut, mit ziemlich Putin beste auch, Freunde. Aber das heißt ja nichts für morgen, wie es ja, da wieder ist. Da können sie sich wieder vors Maul hauen. Das heißt, sich vors Maul hauen ist auch falsch formuliert. Die können ein Land zerstören und in die Steinzeit zurückbomben, wie sie das schon so oft getan haben. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, Contrabanda. Es ist ein heißer Sommervormittag hier im Zentrum von Barcelona, aber es könnte noch heißer werden. Immerhin ist es Sommer und es ist eine sehr schöne Stimmung hier im Studio zum Beispiel und in der Wohnung von Contrabanda FM. Denn unser Putzdienst war hier ein Lob an die Leute, die hier sauber gemacht haben. Das sind wir nämlich alles selber. Wir machen alles selber. Wir haben keine bezahlten Putzkräfte, wir haben keine Dienerinnen und Diener, wir haben keine offiziellen Verbindungen zur offiziellen kapitalistischen Welt. Contrabanda ist völlig unabhängig von kapitalistischen Einflüssen. Wir verdienen kein Geld mit unserem Radioprogramm, wir geben auch kein Geld aus, wir kaufen nichts, wir kommerzialisieren nichts, wir sind eigentlich eine Art Utopie, die schon seit 26 Jahren funktioniert. Ein nicht kommerzielles Radio ohne Zensur, ohne dass politische Parteien oder Regierungen oder Regierungsstellen uns reinfuchteln, ohne dass kommerzielle Dienste uns im Würgegriff haben. Das, meine Damen und Herren, müssen wir eigentlich feiern. Und vergessen Sie nicht, 20 Jahre Niemandsland gibt es dieses Jahr zu feiern. Ende Oktober wird es ein Fest, eine Festwoche geben, ein Niemandsland-Festprogramm. Da werden wir nämlich 20 Jahre alt. Ich möchte hier einen sehr guten Freund grüßen, der heißt Wolfgang alias Kisti und der ist auch einer unserer treuesten Hörer und der hat mir einen sehr guten Tipp gegeben. Er hat gesagt, bring doch mal etwas von Rainer Mausfeld. Das ist der Mann, der Hammer, der Analytiker, der hat den Durchblick. Ich habe mir dann Rainer Mausfeld einmal angehört und angesehen und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Rainer Mausfeld ist ein deutscher Professor, mittlerweile im Ruhestand, für allgemeine Psychologie an der Universität Kiel. Das klingt ziemlich harmlos. Da denkt man, naja, so ein Barttyp mit Pfeife sitzt da in seinem Studio, Bücher, die Wände voll mit Büchern, das stimmt auch alles, aber dieser Mann hat einen unglaublichen Durchblick. Seine Schwerpunkte sind Wahrnehmungspsychologie und Kognitionswissenschaft und er hat sehr viel für die Forschung getan. Vielleicht ist nachher Zeit, ein paar Dinge aus seiner Biografie vorzulesen, die auch sehr spannend ist, aber Mausfeld ist ein hervorragender politischer Analytiker, der die Zustände auf eine verblüffend klare und tiefe Weise beschreibt, die ich unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nicht vorenthalten möchte. Ich bringe einen Auszug aus einem Vortrag von Herrn Professor Rainer Mausfeld, grüße hiermit nochmal meinen Freund Wolfgang und hören wir mal, wie Rainer Mausfeld uns die Manipulation der Wirklichkeit beschreibt. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabande. Wie lässt sich jetzt das Volk von der Politik fernhalten? Will ich nur ganz kurz darauf eingehen, weil Sie das auch an anderer Stelle finden. Ganz wichtig ist, man muss das Bewusstsein der Bürger so manipulieren, dass sie unfähig werden, angemessene Schlüsse aus ihren eigenen Erfahrungen zu ziehen. Das nannte man in der Aufklärung Verblödung. Nämlich zu begreifen, dass sie an allen relevanten politischen Entscheidungen keinen Anteil haben. Das ist ja mittlerweile, Sie kennen wahrscheinlich die Studie von Page in Princeton, eine groß angelegte empirische Untersuchung, die zeigt, dass der Einfluss des durchschnittlichen amerikanischen Wählers auf politische Entscheidungen exakt bei Zero liegt, Null. Dann kann man das erreichen, Indoktrination durch falsches Bewusstsein und Falschidentitäten, das Gefühl der Ohnmacht und Angst. Angst ist sowieso ein wunderbares Manipulationsmittel. Wer Angst hat, ist unfähig zu lernen. Angst verengt den psychischen Fokus so stark, dass wir die Befähigung zum Lernen verlieren. Wir können aus Erfahrungen keine angemessenen Schlüsse mehr ziehen. Die Angstinduktion ist ein ganz großes Herrschaftsmittel. Und das kann man durch einen ganz einfachen Weg erreichen, durch Krieg. Krieg führt immer dazu, dass die Leute Angst haben und dann innere Entwicklungen in einem Staat hinnehmen. Das ist übrigens das Thema von Kant in seiner Friedensschrift, dass er sagt, das Wichtige ist nicht jetzt nur, dass der Krieg hohe Kosten hat, sondern der Krieg hat hohe strukturelle Kosten. Wenn Krieg ist, nehmen die Bürger ihre eigene Entmündigung, nehmen Sie die gerne hin und lassen die Fortschritte, die zivilisatorisch erzielt worden sind, die werden wieder abgebaut. Und deswegen ist einer der Haupttricks heute, wenn man einen permanenten Krieg hat, völlig unbefristet, weder lokal befristet noch zeitlich befristet, das ist das ideale Mittel, um einen Zustand zu erzeugen, in dem man einen noch wie auch immer demokratischen Staat in einen autoritären Sicherheitsstaat umbauen kann, ohne große Proteste. Dann gibt es all die anderen Dinge, die auch lange studiert sind, ganz systematisch in den 50er Jahren, wo offen gesagt wurde, man muss eine politische Apathie in der Bevölkerung erzeugen, hat man ganz tolle Techniken entwickelt, wie das geht, durch Überflutung mit Nichtigkeiten, Infantilisierung und so weiter und so weiter. Und das Veränderungsbedürfnis auf Scheinziele ablenken, da eignen sich natürlich Eindringlinge, Flüchtlinge, wer immer, besonders gut zu. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. mehr Wasser, höre ich den Kalk. Gibst du mehr Wasser, höre ich den Kalk. Schau ich dich an. Schau ich dich an. Gibst du mehr Wasser, höre ich den Kalk. Gibst du mehr Wasser, höre ich den Kalk. Schau ich dich an. Schau ich dich an. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 21. Juli 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Barcelona. Die am Montag von dem durch Madrid abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und seinem Amtsnachfolger Joaquim Torra gegründete neue politische Bewegung erfreut sich offenbar riesigen Zulaufs. Bereits in den ersten beiden Stunden nach der Verlesung eines Manifests bei einem Festakt in Barcelona am Montagabend hatten rund 3000 Interessenten um die Mitgliedschaft gebeten. Das meldeten katalanische und katalanistische Medien. Bis zum Dienstagmorgen seien es schon 13.000 gewesen. Bleiben wir in Spanien. Neuer Korruptionsskandal im spanischen Königshaus. Die Linke ist für die Abschaffung der Monarchie. Hier schreibt Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt einen längeren Artikel, den ich auszugsweise zitieren möchte. Spaniens Monarchie wird erneut von einem Korruptionsskandal erschüttert. Nach Informationen von El Español war Ex-König Juan Carlos direkt an Korruption und Geldwäsche beteiligt. Das Online-Magazin veröffentlichte eine Tonaufzeichnung aus dem Jahr 2015, in der Corinna zu Sein Wittgenstein zu hören sein soll. Die Deutsche soll nicht nur eine Affäre mit dem König gehabt haben, sondern gab in dem Gespräch auch zu, dass sie von Juan Carlos quasi als Strohfrau benutzt wurde, um Geld vor dem spanischen Fiskus zu verstecken. Der Monarch ließ demnach Grundstücke in Monaco und Marokko auf ihren Namen registrieren. Zudem soll Geld, das er aus Saudi-Arabien als Provision für seinen Wirtschaftsdeal erhielt, Waffendeal natürlich, über ein Konto seines Wittgensteins gelaufen sein. Schon im vergangenen Juni war die Krone öffentlich in die Kritik geraten, als Juan Carlos Schwiegersohn zu einer 6-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Seine Frau, des Ex-Königs Tochter Cristina, entging der Haft, weil die Richter ihr nicht nachweisen konnten, dass sie an den Geschäften ihres Mannes beteiligt war. Iñaki Urdangarin, ein ehemaliger Handballspieler, hatte rund 6 Millionen Euro entwendet, die für die Arbeit einer Wohltätigkeitsorganisation bestimmt waren. Die Bilder von Infantin Cristina auf der Anklagebank sind den Spaniern in Erinnerung geblieben. Sie lebt inzwischen in der Schweiz. Im Exil sozusagen. Nun sollen die Affären um das Königshaus endlich auch ein parlamentarisches Nachspiel haben. Der Generalkoordinator der Vereinigten Linken, Izquierda Unida, Alberto Garzón, kündigte an, eine Untersuchung der wirtschaftlichen Aktivitäten Juan Carlos zu beantragen. Auch die republikanisch orientierte Regionalpartei ERC und PDeCAT aus Katalonien. Kompromiss aus Valencia und Bildu aus dem Baskenland haben den neuen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez aufgefordert, diese Untersuchung zuzulassen. Niemand kann sich über die Gesetze stellen, auch die höheren Instanzen müssen sich für ihr Handeln verantworten. Das hat der Ex-König selbst gesagt, so Garzón. Sein Fraktionskollege und Podemos-Chef Pablo Iglesias ging noch weiter und erklärte, dass in einem demokratischen Spanien die Monarchie und ihre Privilegien überflüssig wären. Er spielte damit auf die in der Verfassung verankerte Immunität des Königs an, durch die Juan Carlos für Taten vor seiner Abdankung 2014 nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das heißt, die Verfassung hätte erlaubt, dass der Typ ein Massaker beging oder er hätte jemanden töten oder umbringen können, ermorden lassen können und könnte laut dieser Verfassungsklausel nicht angeklagt bzw. behelligt werden. Die Regierung versucht bislang, sich aus der Angelegenheit herauszuwinden. Das ist nämlich alles sehr unangenehm. Regierungssprecherin Isabel Celá hatte zunächst erklärt, da es sich um alte Aufnahmen handle, würde man sie nicht einmal auswerten. Nun soll es doch eine Anhörung von Geheimdienstchef Felix Sanz Roldán geben, der in den Audios ebenfalls zu hören ist und sich wegen des Verdachts der Geldwäsche bereits in Untersuchungshaft befindet. Die entsprechende Kommissionssitzung soll aber im Geheimen stattfinden. Unterdessen wird der Ruf nach einer Abschaffung der Monarchie lauter. Das linke Internetportal Publico sammelte innerhalb weniger Tage mehr als 100.000 Unterschriften von Lesern, die sich für ein Referendum über die Staatsform, Monarchie oder Republik aussprechen. Eine solche Abstimmung fand im Juni bereits im Madrider Stadtteil Vallecas statt. Mehr als 7.000 Menschen beteiligten sich an diesem symbolischen Referendum. 6.400 von ihnen votierten für eine Republik. Also weit über 80%. Andere Orte folgten dem Beispiel. So soll es in den kommenden Tagen in mehreren Gemeinden nahe der Grenze zu Gibraltar entsprechende Befragungen geben. In Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción werden die Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Und in Madrid sollen im Dezember in weiteren Vierteln und Vororten solche Referenden über die Abschaffung der Monarchie durchgeführt werden. Ja, was du gesagt hast, dass die Regierung jetzt versucht, sich aus dieser peinlichen Situation herauszuwinden, dass der Staatsoberhaupt, die Familie vom Staatsoberhaupt, da wieder mal in einem Korruptionsskandal verwickelt ist. Diese Regierung, das ist jetzt ja wohlgemerkt die neue, die sozialistische Regierung, nicht mehr die alte PP mit Rajoy. Aber gut, die PSOE hätte sich da genau gleich verhalten, auch wenn sie jetzt nicht in der Regierung sind, wären. Ne? Die Pedro Sanchez, der neue Regierungschef, der hat ja, wo er noch in der Opposition war, immer sehr lautstark gefordert, man soll die Liste veröffentlichen der Leute, die damals bei der Steueramnestie begünstigt wurden. Ja. Und die alte Regierung hat sich natürlich immer geweigert, aber jetzt, wo er selber an der Regierung ist, will er diese Liste auch nicht veröffentlichen, weil da würde jetzt eben der Vater vom jetzigen König, da der Hans Karl, der Juan Carlos, auftauchen. Ne? Ja, und dann ist natürlich wieder alles ganz anders. Ne? Ja, bueno, und was hat die erste Nachricht da, Katalonien, mit dieser Geschichte zu tun? Ja? Also es geht um Veruntreuung öffentlicher Gelder. Ne? Aber da haben die Nachfolger von Convergencia hier in Katalonien natürlich auch ihre Probleme damit. Ne? Die insgesamt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden hier. Ne? Also ist natürlich Ferienzeit, dieser Kampf um Katalonien. Ne? In der Zentralregierung, wie gesagt, sitzt jetzt ein Sozialist in Anführungszeichen. Ne? Und der ist zwar auch stolz darauf, ein Spanier zu sein und kriegt immer einen halben Orgasmus, wenn er die Nationalhymne hört. Ne? Aber er ist doch nicht so verbohrt nationalistisch wie die Franco-Nachfolger von der PP. Ne? Ja, und die anderen, die von hier, die von Katalonien, Die gute Nachricht ist, die sind jetzt auch wieder sehr zerstritten. Da geht es hauptsächlich um die Frage, was mit den Abgeordnetenmandaten passieren soll, von denen, die entweder im Knast sitzen oder im Exil sind. Sollen die ihr Mandat niederlegen und dann würden ihre Nachrücker von der Liste ins Parlament kommen? Oder eben der Form halber die Fiktion aufrechterhalten nach dem Motto, Puigdemont ist unser legitimer Präsident und dafür hat man dann eben leere Sitze im Parlament. Und zu Puigdemont, der treibt sich ja in letzter Zeit in Deutschland rum, in Neumünster, in Berlin, jetzt ist er in Hamburg. Und der hatte aber jetzt, haben wir, oder hast du, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ne, das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein hat jetzt also definitiv entschieden, dass er nicht wegen Rebellion, Aufruhr ausgeliefert werden kann, sondern nur wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Ja, und ich habe gesagt, Rechte schützen. Er ist ja kein Linker, also schützt man die Rechten. Ja, ja. Ja, genau. Und ja gut, und jetzt sein schärfster Verfolger hier in Spanien, der Richter Pablo, wie heißt der, Pablo Llarena. Llarena, genau. Was, wie reagiert der auf den Spruch da aus Schleswig-Holstein? Der kritisiert jetzt seine deutschen Justizkollegen. Was? Ihr wollt ihn wegen so einer Lappalie ausliefern wie Veruntreuung öffentlicher Gelder? So eine Lappalie, das macht doch hier Hinz und Kunz. Ne? Und geht jetzt her und zieht den ganzen europäischen Auslieferungsantrag zurück. Das betrifft dann eben nicht nur Puigdemont, sondern auch alle anderen, die im Exil sind. Und also Puigdemont kann jetzt Urlaub machen in Griechenland, in Italien, in Portugal, aber eben nicht in Spanien oder in Katalonien, was für einen, der die Gironese Heimaterde sein, drin hat. Sein Boden, sein Blut, genau, das ist natürlich die sehr Strafe. Hart für ihn. Ja, Blut und Boden sind ihm entzogen. Aber er kann ordentlich rütteln und klappern und ins Horn blasen im Ausland. Das wird er weitermachen, das wird weitergehen. Aber wie man hier so schön sagt, se va podrir en los despachos. Das wird in den Amtsstuben, in den Gerichtsstuben so langsam verfaulen, das ganze Problem. Und die Geschichte wird darüber hinwegschreiten und irgendwann werden die Leute ihre Rechte fordern, ihre wahren Rechte, und sich wahrscheinlich, hoffentlich, von diesem Blödsinn abwenden. Schaudernd abwenden. Ja, dann, du hast gesagt, so ist es ruhig geworden, aber so ganz ruhig noch nicht. Zehntausende Menschen haben am Samstag vor einer Woche in Barcelona für die Freilassung der von der spanischen Justiz inhaftierten katalanischen Politiker demonstriert. Sie haben diese Freilassung gefordert. Die Polizei sprach von 100.000 Teilnehmern. Die Organisation macht nochmal das Doppelte drauf. 200.000 Demonstranten, sagen sie selber. Das sind diese ganzen Omnium-Geschichten und diese Kulturvereine und was es da alles gibt. Sie forderten auch, dass die ins Ausland geflüchteten Politiker nach Katalonien zurückkehren können, ohne Gefahr zu laufen, festgenommen zu werden. Der von Madrid abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hatte sich zuvor aus dem Exil in Hamburg per Videobotschaft an die Teilnehmer gewandt. Ich weiß nicht, ob du dir diese Videobotschaften mal angeguckt hast. Die sind wirklich Meisterwerke der Propaganda, muss man sagen. Und TV3 ist da ja natürlich ein dankbares Propagandainstrument nach wie vor für die Separatisten. Die bringen alles, was dieser Mann so von sich lässt, brühwarm, geben dem unheimlich viel Sendezeit. Und mich wundert, dass da der 155 noch nie reingehauen hat. Aber wie gesagt, das ist eben die Freiheit, die sie haben und die man ihnen lässt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen. Schauen wir einmal, was offiziell heute in der Tagesschau in 100 Sekunden in Deutschland vermeldet wird. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Hamas verkündet Feuerpause im Gazastreifen. Nach den schweren Angriffen mit mindestens 5 Toten, sagte ein Sprecher, die Waffenruhe sei unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen vereinbart worden. Eine israelische Armeesprecherin bestätigte, dass es momentan keine Angriffe auf israelisches Gebiet oder von Israel aus gebe. Proteste vor G20-Finanzministertreffen. In Buenos Aires sind zahlreiche Menschen unter anderem gegen Sparauflagen des Internationalen Währungsfonds auf die Straße gegangen. Bei den zweitägigen Beratungen soll es unter anderem um die aktuellen Handelskonflikte zwischen den USA, China und der EU gehen. Parlament in Bulgarien beschließt Verbot von bilateralen Flüchtlingsabkommen. Die Regierung in Sofia ist es damit untersagt, die Rücknahme von Flüchtlingen mit anderen EU-Ländern auszuhandeln. Bulgarien, das eine Außengrenze mit der Türkei hat, gilt in der Flüchtlingskrise als Transitland. Auswärtiges Amt lockert Reisehinweise für die Türkei. Nach dem Ende des Ausnahmezustands warnt das Ministerium nicht mehr vor willkürlichen Festnahmen. Allerdings ist immer noch die Rede von einem erhöhten Festnahmerisiko. Die Regierung hatte die Reisehinweise vor einem Jahr deutlich verschärft, als der Menschenrechtler Peter Steutner festgenommen worden war. Nach Kontakt mit dem Kampfstoff Novichok. Überlebender Brite ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Mann und seine Lebensgefährtin waren im Juni mit dem Nervengift in Berührung gekommen. Die Frau starb an den Folgen. Das Wetter heute im Nordosten sonnig und trocken, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Lokal Unwetter 18 bis 32 Grad. Die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Das wäre interessant, die Bilder, die da aus Argentinien kommen, bei den Protesten gegen diesen Finanzgipfel. Wegen diesem Finanzgipfel, da heißt es Movimiento Evita Pacto Financiero. Die spielen also sehr schön mit dem Wort Evita. Evita Perón war gleichzeitig Don't Cry for Me Argentina, die Ehefrau des Diktators Perón, die ein sehr großes linkes Gewissen hatte. Und evitar heißt auch vermeiden und verhindern. Verhindern wir dieses Finanzabkommen. Und das war sehr lustig anzuschauen hier auf den Bildern, die aus Buenos Aires kamen. Ja, es ist natürlich ein nettes Wortspiel, ja. Auf der anderen Seite ist der Peronismus natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Und es stimmt, also viele von den Gewerkschaften sind noch peronistisch angehaucht. Ja. Und aber was klar ist, also das nicht so ein G20-Gipfel wie der in Hamburg da, sondern treffen sich nur die Finanzminister und die Zentralbankchefs von diesen 20 Ländern. Aber das Thema hat natürlich auch damit zu tun, ne? Die Notenbank in den USA erhöht die Zinsen. Und jetzt haben natürlich auch solche Länder wie Argentinien zum Beispiel, die sogenannten Schwellenländer, Probleme. Also nur in den letzten 2 Monaten haben die Spekulanten 14 Milliarden abgezogen aus diesen Ländern. Das sagt die Lagarde selber, die Chefin vom Internationalen Währungsfonds. Und oder der Peso hat gegenüber dem Dollar natürlich an Wert verloren, innerhalb von 3 Monaten um 50%. Und dieser Kredit, den jetzt der IWF geben will, Argentinien, ist ja eben das Ding in Argentinien. IWF, Internationaler Währungsfonds, ist ein Reizwort. Ja, die haben ja schon in 80er, 90er Jahren ihre Politik Argentinien aufgedrückt. Also drastische Sparpolitik wird als Gegenleistung verlangt, ne, für diesen Kredit. Haushaltsdefizit soll reduziert, nicht nur reduziert werden innerhalb von 3 Jahren, sondern es soll ein Plus in der Haushaltskasse entstehen. Ja. Und die Inflation ist jetzt bei 25%, die soll auch noch gesenkt werden und so weiter. Aber gut, im Grunde heißt es, der Mauricio Macri hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Interessanterweise läuft das Programm genauso lange, wie er noch restliche Amtszeit hat. Ne? Und Das haben die eben, wie gesagt, schon ja, seit Jahrzehnten diese Politik betrieben gegenüber Argentinien. Also da werden dann Staatsbetriebe verkauft, Kürzungen und das Rentensystem wird privatisiert. Also Sachen, die in die gleiche Richtung gehen, die wir hier aus Spanien perfekt kennen. Nur gab es eben damals keinen offiziellen Kredit vom Internationalen Währungsfonds, sondern es wurden nur die Banken saniert auf unsere Kosten. Ne? Und so kam es dann eben in 2001 in Argentinien zu dem sogenannten Corralito, ne, wo die Leute ihr Geld auf der Bank nicht mehr abheben konnten. Und wo die Hälfte der Bevölkerung praktisch unter die Armutsgrenze geraten ist. Ne? Und deshalb IWF, diese Demonstration, die da heute stattfinden soll, wird bestimmt eine Massendemonstration. Wir können zwar nicht hingehen, aber im Geiste sind wir mit dabei, ne? Oder? Ja klar, wir sind hier, wir sind am Puls des Geschehens. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and no man's land. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ein paar Barcelona Nachrichten, die ich so im Laufe der letzten Tage gesammelt habe. Kommen wir zur Nachricht 1. Es geht um den Kampf gegen die Gentrifizierung. Zu Eingang des Programmes hatte ich ja eine kleine Erlebnisschilderung gebracht, die hieß Summertime, Mittag im Juli. 12 europäische Hauptstädte, darunter Berlin, Paris, Wien, Brüssel, Lissabon, Zagreb, Barcelona und Madrid, haben eine Initiative ins Leben gerufen, die von Amsterdam ausgeht. Die Europäische Kommission wird aufgefordert, die Zerstörung der Innenstädte durch den Massentourismus zu bekämpfen bzw. zu verhindern. Drei Bürgermeisterinnen vor allem, Frau Ada Colau, Manuela de Madre und Anne Hidalgo aus Paris, haben zudem ein gemeinsames Manifest unterzeichnet. Es heißt Manifest gegen die neue Ökonomie der Verwüstung der Städte. Die 12 Unterzeichnerstädte betrachten es als dringliche Aufgabe, diese zerstörerische Dynamik zu stoppen und zu beseitigen. Denn andernfalls könnte es bald zu spät sein. Doch nicht alle Städte verfügen in gleichem Maße über kommunale Instrumente zur Korrektur der Gentrifizierung. Das ist eben das Problem. Einige haben Verwaltungsvorschriften und kommunale Sanktionsmittel, die sie hierzu anwenden können. Berlin etwa verfügt über eine Mietpreiskontrolle, ein Mietpreiskontrollsystem, das theoretisch Wuchermieten verhindern könnte, was es auch nicht immer tut. Wien besitzt einen Immobilienpark von 220.000 Sozialwohnungen in kommunalem Besitz. Beachtlich. Barcelona hingegen ist besonders verwundbar aufgrund eines Mangels an erstens kommunalen Sozialwohnungen und wegen des Fehlens von legalen Instrumenten zur Regulierung der Mietpreise und der Wuchermieten. In Katalonien sind nur 2% aller Wohnungen in kommunalem Besitz. Das katalanische Parlament hatte 2007 ein Gesetz verabschiedet, nachdem ein Minimum von 15% aller bestehenden Wohnungen kommunales Wohnungseigentum sein müssten und es müsste als kommunales Wohnungseigentum festgesetzt werden. Barcelona verfügt über knapp 2022 öffentlicher Wohnungen. Das ist wirklich ein ganz geringer Teil. Doch allein die Anträge auf Sozialwohnungen, die sich bis jetzt angehäuft haben, belaufen sich momentan auf über 100.000. Zweites Thema: Luxushotels. Welcher Sektor hingegen starke Wachstumsraten aufweist, ist die Luxushotelbranche. Nach einer Studie von Turisme de Barcelona, das ist der Lobbyverband der Tourismus- und Hotelindustrie, ist die Zahl der Luxushotels mit 5 Sternen und der Super-5-Sterne-Luxushotels von 6 auf 37 gestiegen. Und jetzt in diesen Tagen wird genau bei uns um die Ecke, wo ich wohne, am Mercado de Santa Catarina, das Luxushotel Nummer 38 die Tore öffnen. Jawohl, ich stelle mir das so vor, da gibt's einen roten Teppich und ein Gruß August in Uniform vor der Tür. Was mich gewundert hat, wir saßen da letztens und haben etwas getrunken und eine kleine Tapa gegessen um die Ecke und auf einmal sahen wir Hotelpersonal in wirklich teurer Uniform, in teuren Kleidern, in sehr teurer Berufsuniform. Die schwärmten aus rund um das ganze Gebäude mit Besen, mit Spritzgeräten und sammelten wirklich jede Zigarettenkippe und jedes Staubkörnchen auf, um das ganze Hotelgebäude und die Umgebung müllfrei zu halten. Zwischen 300 und 500 Euro kostet das Zimmer pro Nacht. Reiche Kunden aus den USA, Großbritannien und dem Nahen Osten sind hier die typischen Klientele, die typischen Gäste, die im Schnitt 370 Euro pro Tag in Barcelona ausgeben. Immer laut Angaben des Hotelverbands Turisme de Barcelona. Um möglichst viele reiche Amerikaner in die Stadt zu schleusen, wurde extra eine Direktfluglinie von verschiedenen Städten der USA nach Barcelona eingerichtet. Das ist so eine Art Norwegian Airlines, ich weiß nicht, du hast davon auch gehört. Die hat ihren Betrieb aufgenommen und jetzt sieht man wirklich viele reiche Amerikaner, die schwirren da rum. Die erkennt man direkt an ihren exzentrischen und unglaublich teuren Klamotten. Ich weiß nicht warum, aber die ziehen sich gerne sehr auffällig an. Was für ein schöner Sonntag. Kommen wir zum dritten Thema in den Barcelona-Nachrichten. Das ist weiter das Wohnraumproblem. Der Zugang zu erschwinglichem Wohnraum wird von immer mehr Barcelonins und Barceloninas, so heißen die offiziell, wir sagen manchmal fälschlicherweise Barcelonesen auf Deutsch, als ein Hauptproblem in ihrer Lebensgestaltung betrachtet. Neben dem Separatismuskonflikt ist das Wohnraumproblem nach einer vom Rathaus durchgeführten Umfrage nun schon auf den zweiten Platz der Problemliste der Barcelonesen aufgestiegen, der Barcelonins. Das war vorher auf dem sechsten Platz. 87% aller Befragten bezeichnen das Problem als schwerwiegend bzw. sehr schwerwiegend. Thema Fahrradkultur. Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in der Stadt Barcelona wird immer gebräuchlicher. Seit 2010 ist die Zahl der Radfahrer um 56% gestiegen. Doch auch die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt sind, ist im gleichen Zeitraum um 110% gestiegen. 12% aller Radfahrer sagen aus, sie hätten schon einmal einen Unfall erlitten. 45% andererseits geben an, sie hätten diesen Unfall im letzten Jahr erlitten. Die Zahlen stammen von RAC, das ist der Verkehrsverband der Autoindustrie, Barometre de Ciclista Urbans de Barcelona. 63.000 Radfahrer und Radfahrerinnen bewegen sich täglich auf Barcelonas Straßen. 18% dieser Radfahrer geben an, dass sie früher Autofahrer gewesen seien. Das wäre jetzt natürlich die gute Nachricht. Illegale Tourismuswohnungen. Das Rathaus von Barcelona veröffentlichte vor wenigen Tagen seinen Bericht zum Sofortprogramm gegen illegale Tourismuswohnungen, das im Juli 2016 vor 2 Jahren in Aktion trat. Seit dieser Zeit hat das Rathaus 4.148 Touristenwohnungen ohne Lizenz angezeigt, von denen 2.335 endgültig schließen mussten. 1.793 illegale Wohnungen haben den Schließungsbescheid erhalten. Die Besitzer weigern sich indes, ihn zu befolgen und haben den Rechtsweg eingeschlagen. Dies erklärte die Teniente de Alcalde Jeanette Sanz vorletzte Woche. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Thema Strandleben. Der Bericht Plan Klima des Rathauses von Barcelona versichert, dass im Jahr 2050 die Erderwärmung um 2 Grad gestiegen sein wird. Wir hatten vorhin über den Klimawandel gesprochen. Die Überschwemmungen werden von Dauer sein und viele Strände werden verschwinden, zum Beispiel der San Sebastian Strand in der Barceloneta hier in Barcelona. Dieses Jahr gibt es bereits viele Meter weniger Strand als bisher. Ursache sind die immer heftigeren Sturmfluten an den Küsten und der Bau von immer mehr Yachthäfen. Die bringen nämlich die Strömungsverhältnisse an der Küste durcheinander und der Sand wird weggespült. Hinzu kommt, so beklagen sich zahlreiche Bürgermeisterinnen von Küstenstädten, dass das Ministerium für Ökologie seinen Pflichten nicht nachkomme und keinen Sand zur Wiederherstellung der Strände bereitstelle. Urheberrechte an Adolf Hitlers Tagebüchern sowie Sand wird auf zwei Arten an die Strände gekarrt. Einmal mit LKWs, da wird der Sand direkt auf die Strände gekippt und dann von Planierraupen verteilt. Oder mit Pumpplattformen, die vor der Küste liegen. Da werden Schläuche auf den Meeresboden angesetzt. So eine Art Saugnäpfe, die saugen den Sand hoch und spucken den dann mit langen Schläuchen wieder zurück an den Strand. Oh. Seine Heiligkeit, Papst. Die Área Metropolitana de Barcelona, die AMB, ist die zuständige Verwaltungsbehörde für den einwandfreien Zustand der Strände, ihre Pflege und ihre Infrastrukturen, wie Duschen, Befestigungen und auch für die Reinigung. 42 Kilometer Strand zwischen Montagut und Castelldefels gibt es in der Provinz Barcelona. Jährlich bevölkern besonders in der Badesaison 10,5 Millionen Strandbesucher dieses Terrain. Laut Mariano de Garcia von AMB ist das die meistbesuchte städtische Zone von Katalonien. Doch nun schrumpft diese Zone auf alarmierende Weise. In Montagut zum Beispiel sind ganze Strände bereits verschwunden oder zwischen 15 bis 20 Meter geschrumpft. Wellenbrecher, Deiche und das Anfahren von Sand werden hier als Lösungsvorschläge genannt. Das waren unsere Barcelona-Nachrichten zum Sommer und zu den Problemen, die die Stadt im Moment unter anderem interessiert. Wenn du keine Nachrichten mehr hast, Werner, noch etwas Aktuelles auf dem Plan, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur Kultur oder ja, gibt es da noch was? Noch eine Sache vielleicht, nicht zu Barcelona, sondern zu Madrid. Da ist heute, versammelt sich die PP, diese abgehalfterte rechtskonservative, nicht mehr Regierungspartei jetzt, und die wollen also Nachfolger von Mariano Rajoy wählen, und 3000, über 3000 Delegierte sind bei diesem Parteitag und wählen dann zwischen wem? Auf der einen Seite die Intima von Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria. Die hat bei der Vorwahl 37% der Stimmen gekriegt, und Pablo Casado, der hat bei der Vorwahl 34% bekommen, und jetzt sind diese zwei Kandidaten also übrig geblieben, und jetzt ist natürlich die Frage, die Leute, die nicht im ersten Wahlgang für die beiden gestimmt haben, was machen die? Und hast du ein Gefühl dafür, eine Intuition zwischen Pablo Casado und Sáenz de Santa Maria, wer dann am Ende als Nachfolger gewählt wird? Also ich würde spontan sagen, diese Partei ist sehr machistisch auch, und die wird erstmal keine Frau wählen. Das ist mein spontaner Gedanke. Aber ich kann mich auch täuschen, aber das würde ich direkt sagen. Ja, die werden keine Frau wählen. Die wählen diesen Typen, der ist auch noch nicht so in Erscheinung getreten wie die Sáenz de Santa Maria. Die gilt vielleicht auch schon ein bisschen als verbrannt. Irgendwie müssen sie ein paar neue Gesichter zeigen. Die gehört noch zur alten Rajoy-Clique und zur Rajoy-Ära. Und es könnte sein, dass sie die jetzt zurückziehen und einen neuen dahin hängen. Ja, also der ist nur nicht nur vom Gesicht her einfach unbekannter, sondern ist aber im Gegensatz zu ihr ein Apparatschik. Der hat sich innerhalb von der Partei so langsam hochgedient, kennt alle, weiß, wie er wen anfassen muss, ne? Und bei die ist quasi, hat sich damals dann unter Rajoy so quasi von außen nur so schon ins gemachte Nest gesetzt, ne? Und das, was du sagst mit den Frauen, das stimmt. Sie hat da jetzt versucht, immer Frauenthemen im Wahlkampf auch anzusprechen. Nur wie man auf Dummdeutsch jetzt sagt, da sind die Sozialisten wesentlich besser aufgestellt mit ihrer neuen Regierung, wo wesentlich mehr Frauen drin sind. Also das zieht bei denen nicht so richtig. Und er auf der anderen Seite der Casado, also der ist noch weiter rechts als diese Frau. Der hat also ganz bewusst Stimmung gemacht mit solchen Themen wie zum Beispiel zum Katalonien-Konflikt. Wäre es doch ganz gut, vielleicht einfach die katalanischen Parteien zu verbieten, die da für die Unabhängigkeit eintreten. Ne? Oder auch wieder die Fristenregelung bei der Abtreibung soll abgeschafft werden. Ne? Keinerlei Subventionen mehr, am besten für die Rentner auch nicht mehr. Und alle leben ja nur noch von Subventionen, weil sie keine Lust haben zu arbeiten. Das ist so die Botschaft, die da von seiner Seite kommt. Und dann arbeitet er auch mit so ultrakatholischen Organisationen zusammen, Rechtsradikale wie Aste Oir, also verschafft dir Gehör, so heißen die. Die machen dann also überall im ganzen Land Stimmung gegen Abtreibung, Ehe zwischen Homosexuellen. Und der will jetzt also hinter sich da versammeln, das Spanien der Balkons. Also alle Spanier, die da beim Hochpunkt der Krise mit Katalonien demonstrativ ihre spanische Nationalflagge vom Balkon gehängt haben. Also gut, wenn die Sendung zu Ende ist, weiß man vielleicht das Ergebnis schon. So um diese Zeit wollen die dann abgestimmt haben. Ich kann ja mal gleich im Internet mal kurz gucken, vielleicht kriegen wir das Ergebnis noch vor Sendeschluss geliefert und dann sagen wir es kurz, aber das wäre ein Thema für nächste Woche. Die sollen ruhig machen, was sie wollen. Die sollen hinhängen, wenn sie wollen. Das ist doch sowieso egal. Ist ja eine Mischpoke. Aber gut, es gibt da kleine Varianten und gestern hat die Frau Cospedal, das ist die Generalsekretärin der Partei, die hat ganz deutlich gesagt, wir müssen uns nicht neu erfinden. Es ist alles da. Wir sind eine Mitte-Rechts-Partei, wir brauchen nichts Neues zu erfinden. Na dann viel Spaß. Also die, gerade diese Cospedal, die hat sich ja ganz eindeutig auf die Seite von dem Pablo Casado geschlagen. Ja. Hat natürlich auch der die Unterstützung von dem ganz rechten Flügel, von der PP, von Aznar zum Beispiel, von Esperanza Aguirre, ne? Und also selbiger Aznar, der sich dann hinstellt als Mitglied und wichtiger Mann in der PP. Die Korruption ist ein unerträglicher Krebs. Ne? Und wenn der das sagt, das ist so ungefähr wie wenn Hannibal Lecter für vegetarisches Essen plädiert. Ne? Aber solche Typen, die versammeln sich da hinter diesem Pablo Casado. Einen kleinen Blick noch in die junge Welt, nur einen Blick auf die Titelseiten der Presse im Internet. Junge Welt, da gibt es zuerst einen Artikel, der heißt Macht den Abflug, Thema Friedensbewegung. Es geht um Abrüstung von unten. Es gibt Proteste gegen den US-Atomwaffenstandort Büchel. Vergessen wir nicht, die Amerikaner haben immer noch jede Menge Atomwaffen auf deutschem Boden, die in jedem Moment in die Luft fliegen können. Die nennen das nicht mehr Aufrüsten, die sagen ja immer, wir müssen modernisieren. Die USA wollen neue Atomwaffen in der BRD stationieren, das muss man auch hinzufügen. Dann gibt es zum Thema Drogenpolitik einen kritischen Artikel von Herrn Markus Bernhard in der Jungen Welt, alleingelassen und verfolgt. Bundesweit wird heute an verstorbene Drogenkonsumenten erinnert. Linke fordert radikalen Kurswechsel in der Drogenpolitik. Ein Kommentar von Jörg Kronauer kommt dann zum Thema politische Geiselnahme. Die schwachen Dämme gegen Barbarei, die man Völkermord nennt, die man Völkerrecht nennt, sie halten nicht mehr. Und was tut die EU? Sie lässt sich ein mit korrupten Küstenwächtern. Es geht um das unglaubliche Drama im Mittelmeer und vor Europas Küsten. Dann gibt es einen Artikel von Arnold Schölzel, die Welt ändern, Marx Lektüre hilft, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Ja, die junge Welt besteht darauf, wir sollen Marx lesen. Und einen Artikel über den gesetzlichen Mangellohn. Gehaltsuntergrenze von 8,84 Euro in der Stunde reicht in vielen deutschen Kreisen und Kommunen nicht mehr zum Leben aus. Immer auf die Kleinen. Seit August 2013 hat jedes Kind unter 3 Jahren ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Trotzdem fehlen deutschlandweit noch immer 300.000 Kita-Plätze pro Jahr. Dazu gibt es einen Kommentar von Eleonora Roldan-Mendivil. Sehr malerischer Name. Und später dafür mehr. Russisches Parlament verabschiedet Rentenreform in erster Lesung. Es gibt Proteste im ganzen Land. Die Fußball-WM war wahrscheinlich sehr teuer und jetzt werden in Russland die Rentner zur Kasse gebeten. Und hiermit beende ich den Katastrophenblock im heutigen Niemandsland. Gleich gibt's noch ein paar Bemerkungen zu neuen Filmen. Aber vielleicht zuerst ein bisschen Musik von der wunderbaren Gruppe von Max Herre. Ein Live-Lied. Zusammen mit Sophie Hunger. Reiß die Welt auf, steig aus dem Hades. Göttliche Komödie, weiß, dass man Part ist. Grüß vom Gipfelkreuz, Ball aus hier am Abgrund. Hochboot oder Flugangst, Frage der Betrachtung. Achtung, Achtung, das hier wird nicht gefällig. Schreib eine schwarze 13, Junge, 7-stellig. Und ich geh meinen Weg bis ans Ende. Sehnsucht nach der Zukunft, Heimweh nach der Fremde. Ende. Jetzt sitz ich hier im Kegel der Scheinwerfer. Gläserne Seele, wer will den ersten Stein werfen? Fühl diese Stelle im Tornado-Auge. Daumen in der Faust, Siegeswelle oder Aberglaube. Brot und Spiele, holde Knaben, Volkes Gnade. Des Kaisers Daumen entscheidet, wie viel Erfolg ich habe. Lies meinen vollen Namen, Leuchtreklame, LEDs. Send mich nach Hause, den treuen Namen Penelopes. Junger Tod, schnelles Leben, für den Thron in Stellung gehen. Die Welle sehen und die Welle nehmen. Ich geh meinen Weg bis ans Ende. Sehnsucht nach der Zukunft, Heimweh nach der Fremde. Ich heb mein Glas und salutier dir, Universum. Dir ist ganz egal, ob und wer ich bin. Du bist ungerecht und deshalb voller Hoffnung. Ich setze alles und warte auf den Weg. Aussteigen. Was sollen wir mehr fürchten, den Ruhm oder sein Ausbleiben? Die Götter, die wir riefen, die Köter, die noch schliefen, wecken. Aus allen Ecken kriechen Spötter aus Verließen. Und am Scheidepunkt geht's um Entscheidungen. Und wo zwei Menschen sind, sind meist 3 Meinungen. Doch ich geh meinen Weg bis ans Ende. Sehnsucht nach der Zukunft, Heimweh nach der Fremde. Ich heb mein Glas und salutier dir, Universum. Sophie Hunger. Letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Beim Kino und habe übrigens einen Film gesehen, den wir vor ein paar Wochen schon besprochen haben, den Film Lucky. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, wir haben ihn besprochen. Ich werde jetzt nicht wiederholen, worum es da geht. Nur ganz kurz. Der Film ist klasse. Der Film beschreibt die letzte Zeit im Leben eines sehr, sehr alten Mannes, der irgendwo in New Mexico, an der Grenze zu Mexiko in den USA lebt und sich auf seine Art auf das Sterben vorbereitet. Sehr toller Film, toll gemacht. Aber ein Film, der in Deutschland in die Kinos gekommen ist und den ich allen Rockfans und allen Popfans empfehle, das ist ein Film über die Sängerin Nico. Ist dir diese Frau vielleicht ein Begriff? Nee. Nein. Nee. Das war die Sängerin von Velvet Underground. Nach ihrer kurzen Zeit bei Velvet Underground wollte Nico sich als eigenständige Musikerin etablieren. Doch der große Erfolg blieb aus. Der Film Nico 1988 erzählt von einer unangepassten Frau auf der Suche nach Selbstbestimmung. Spring mal kurz den Trailer und dann ein paar Kommentare zur Frau und zur Musik. Want to tell us something about your experience with the Velvet Underground? No, I don't. I'm sorry about the interview, Nico. Don't call me Nico. Call me by my real name, Krista. My life started after the Velvet Underground, when I started making my own music. It was Jim Morrison's idea. He asked me to write down my dreams. You travel around with a sound recorder. I'm looking for a sound I heard when I was a kid. The sound of Berlin being bombed. What are you doing? They got me a band of amateur junkies. I miss my son so much. I was too young and crazy to take care of him. Would you have preferred more commercial success? I can't stand that word, commercial. Do you like working with my mom? She's a star. You made a big mess tonight. Also unser Kinotipp. Nico, 1988. Regie führt Frau Susanna Nicchiarelli. Und Nico wird gespielt von Trine Dirholm. Mit von der Partie sind John Gordon Sinclair und Anna Maria Marinka. Der Film ist eine Produktion aus Italien und Belgien, stammt aus dem Jahr 2017 und ist 93 Minuten lang und ist seit ein paar Tagen, seit dem 19. Juli 2018 in Deutschland in den Kinos. Left should be in front of us and not behind us. My plan is to become a very elegant old woman. Methadone makes me sentimental. Der Film ist auch sehr hart. Man sieht da eine Nico, die sich durchs Leben kämpft auf ihre Art. Nico war jahrelang heroinsüchtig. Man sieht da fürchterliche Szenen, wie sie sich in einsamen Hotelzimmern und verwahrlosten Wohnungen das Heroin in die Fußadern spritzt. Großen Erfolg hatte sie nie. Jahrzehnte war sie abhängig von Heroin. Der Spielfilm Nico 1988, wie gesagt mit der wunderbaren Hauptdarstellerin Trine Dirholm, erzählt von den letzten Lebensjahren der Musikerin, die vor 30 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls starb. Da war sie 47 Jahre alt. Die Geschichte einer unangepassten Frau auf der Suche nach Selbstbestimmung und künstlerischer Freiheit. Einer Frau, die konsequent ihren eigenen Weg als Musikerin geht, die keine Kompromisse mehr machen will in einer von Männern dominierten Welt und Rock- und Popwelt natürlich. Die echte Nico, Anfang der 60er, Deutschlands erstes Supermodel, arbeitet für Dior und Chanel. Doch Mode reicht ihr nicht. Sie geht nach New York. Mit Lou Reed und Velvet Underground nimmt sie die legendäre Banana Record auf, wird Andy Warhols Muse. Die Frau ist eine Legende. Ganz düster dagegen Nico in ihren letzten Jahren, großartig verkörpert, wie gesagt, von Trine Dirholm. In einem Interview sagte sie mal, nein, ich bereue nichts, außer dass ich als Frau und nicht als Mann geboren wurde. Für mich war dieser Satz sehr inspirierend. Sie wuchs in der Rockszene auf, ihr Leben wurde ständig von Männern bestimmt, als Model, bei Velvet Underground, von Andy Warhol etc. Und sie wollte selbstbestimmt leben, kämpfte deshalb gegen vieles. Das sagt die Regisseurin über die Figur, beziehungsweise das sagt auch die Schauspielerin Trine Dirrholm. Die echte Nico, kurz vor ihrem Tod in Berlin, tiefe Stimme, morbide Texte, man nannte sie auch Priesterin der Finsternis. 1988 ein letzter Auftritt in der Heimat, die sie einst verlassen hatte. Übrigens hieß Nico mit bürgerlichem Namen Päfkens. Ist natürlich ein verrückter, ein sehr Kölner Name. Wie gesagt, letzter Auftritt 1988. Ich fand es sehr schwer, so sagt Nico. Die Leute meinten immer, ich wäre etwas zu überkandidel, zu extrem vielleicht, sagt sie. Der Kampf als Künstlerin ernst genommen zu werden, kostet Kraft. Nico betäubt sich mit Heroin, lässt ihr Haar verfilzen, als würde sie Erlösung in der Hässlichkeit suchen. Im Film steht sie vor einem Spiegel und fragt, bin ich hässlich? Ja, wirklich, antwortet ein Mann. Nico, gut. Ich war nicht glücklich, als ich schön war. Tomorrow's Parties, Nico. Ein Journalist fragte sie einmal, erzähl mir was über Velvet Underground. Und sie sagt, nein, will ich nicht. In dem Film fragt sie einen Reporter, das muss auch die beste Zeit ihres Lebens gewesen sein, Nico. Also, wir haben viel LSD genommen, das war's auch schon. Das ist doch cool, eine Frau, die ihr eigenes Ding macht, sie will ihre Musik machen und nur das ist wichtig für sie. So sagt die Schauspielerin Trine Dirrholm über Nico. Und das war's für heute, Werner. Wir müssen gleich raus. Schlussworte. Das war's für heute und sehen wir uns nächste Woche. Und mal sehen. Und wenn ja, dann worüber sprechen wir? Nächste Woche ist ja im Grunde egal. Ne? Über Trump oder Klima. Es ist wie beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach der Sendung ist vor der Sendung. Fußball reden wir nächste Woche nicht, ne? Aber nee, ist im Grunde egal. Ne? Der Schluss, den wir ja nach Rainer Mansfeld gar nicht mehr ziehen können. Mausfeld. Professor. Aus unserer eigenen Erfahrung, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind. Wie Marx sagt, ne, es kömmt drauf an, sie zu verändern, diese Welt. Ne? Und in diesem Sinne, Völker, hört die Signale, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Tschüss, Werner, alles Gute. Tschüss. Right when Monday comes along. wunderschönes Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Werden und bleiben Sie glücklich und hören Sie weiter. Bleiben Sie auf 91.4 FM Contrabanda. Ein schönes Wochenende und einen schönen Sommer. Tschüss, Agur. Berlin, wo sind meine Ladies? Alle Ladies im Haus sagen ah. Okay, alle Ladies im Haus sagen ah. Oh. Um mich wollen tanzen gehen, in den Rücken von der Wand. Die Nacht ist jung und du bist schön und ich hab einmal meinen Mond zusammen. Um mich gib mir noch einen Blick und ich ertrink darin. Und wenn ich auf dein Brunnen komm, du weißt ja, wo ich bin. Das muss doch die beste Zeit Ihres Lebens gewesen sein. Also, wir haben viel LSD genommen. Das war's auch schon. Well, we did.